Deshalb sollen sie am Tag der Auferstehung ihre Lasten vollständig tragen und auch etwas von den Lasten derjenigen, die sie ohne richtiges Wissen in die Irre führten. Wie böse ist das, was sie an Last auf sich nehmen?